Abschnitt 8 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript, erster Teil, Die Menschen. Immer merklicher empfand ich den Verlust der Schwere. Das sich steigernde Gefühl der Leichtigkeit hörte auf, angenehm zu sein. Es vermischte sich mit einem Element des Misstrauens, irgendeiner unklaren Unruhe. Ich begab mich in meine Kammer und legte mich auf die Pritsche. 2 Stunden des ruhigen Liegens und angestrengten Nachdenkens ließen mich unmerklich in Schlaf versinken. Als ich erwachte, saß Nettie vor dem Tisch. Mit einer unwillkürlichen, heftigen Bewegung erhob ich mich vom Lager, wurde gleichsam hochgeschleudert und prallte mit dem Kopf gegen die Decke. »Wenn man weniger als 20 Pfund wiegt, muss man vorsichtiger sein«, bemerkte Nettie in gutmütig-philosophischem Ton. Er hatte mich aufgesucht, um mir die nötigen Anweisungen zu geben für den Fall, dass ich seekrank würde. Tatsächlich fühlte ich bereits die durch den Verlust der Schwere erzeugten ersten Symptome. Von meiner Kajüte ging eine elektrische Schelle in die seine, so dass ich ihn immer zu rufen vermochte, falls ich seines Beistandes bedurfte. Ich benützte die Gelegenheit, um mit dem jungen Arzt zu plaudern. Dieser sympathische, gelehrte und dennoch so fröhliche junge Bursche zog mich an. Ich fragte ihn, wie es komme, dass außer Manny von allen sich auf dem Schiff befindlichen Marsbewohnern nur noch er meine Muttersprache könne. Dies ist ganz einfach, erklärte er. Als wir Menschen suchten, wählte Manny für sich und mich ihr Vaterland, und wir verbrachten da selbst mehr als ein Jahr, bis es uns endlich gelang, mit ihnen die Angelegenheit zu erledigen. Die anderen suchten Menschen in anderen Ländern? Selbstverständlich, bei allen größeren Völkern der Erde. Aber es fiel, wie Manny vorausgesehen hatte, in ihrem Land am leichtesten jemanden zu finden. Denn bei ihnen ist das Leben entschlossener und glühender. Die Menschen sind mehr als in anderen Ländern gezwungen, vorwärts zu blicken. Nachdem wir einen Menschen gefunden hatten, benachrichtigten wir die übrigen. Sie kamen aus allen Ländern herbei und wir traten die Fahrt an. Was verstehen Sie persönlich unter den Ausdrücken einen Menschen suchen und einen Menschen finden? Ich begreife, dass es sich hier darum handelte, ein Subjekt zu finden, das der vorgeschriebenen Rolle entsprach. Darüber hat mich Manny aufgeklärt. Es schmeichelt mir, dass gerade ich gewählt wurde, doch möchte ich wissen, welchen Ursachen ich dies verdanke. In großen Umrissen vermag ich es Ihnen mitzuteilen. Wir brauchten einen Menschen, dessen Natur äußerst gesund, aber auch schmiegsam und anpassungsfähig ist, der für die verschiedenartigsten Arbeiten Fähigkeiten besitzt, durch möglichst wenig persönliche Bande an die Erde geknüpft und so wenig wie möglich individualistisch veranlagt ist. Unsere Physiologen und Psychologen legten dar, dass der Übergang aus den Lebensbedingungen ihrer Gesellschaft zu den Lebensbedingungen der unseren, die sozialistisch organisiert ist, für den einzelnen Menschen äußerst schwer sei und eine besonders günstige Anpassungsfähigkeit erfordere. Manny entdeckte, dass sie diese Ansprüche besser erfüllten als andere. Und Mannys Ansicht war für sie alle maßgebend? Ja, wir haben völliges Vertrauen in sein Urteil. Er ist ein Mensch von hervorragenden Kräften und klarem Verstand, der sich äußerst selten irrt. Auch besitzt er mehr Erfahrungen und eine engere Verbindung mit den Erdenmenschen als irgendeiner von uns. Er hat als erster diese Verbindung angeknüpft. Wer eröffnete die Verbindung zwischen den Planeten? Dies war nicht das Werk eines Einzelnen, sondern vieler. Die Minusmaterie wurde schon vor etlichen 10 Jahren entdeckt. Doch vermochten wir sie anfangs bloß in geringer Menge herzustellen. Wir durften hierzu der Kraft äußerst vieler Fabrikskollegen, um die Mittel zu finden, durch die sie in größeren Mengen gewonnen werden konnte. Dann galt es, die Technik der Gewinnung und Entwicklung der radiumausstrahlenden Stoffe zu vervollkommnen, um den Motor des Eteroneff herstellen zu können. Dies nahm ebenfalls viele Kräfte in Anspruch. Auch die klimatischen Verhältnisse zwischen den Planeten verursachten große Schwierigkeiten. Die furchtbare Kälte sowie die brennende Sonnenhitze, die Unmöglichkeit, die umhüllende Luft zu temperieren. Desgleichen war die Berechnung des Weges sehr schwer. Es unterliefen dabei Fehler, die man nicht hatte voraussehen können. Mit einem Wort, die früheren Expeditionen nach der Erde endeten mit dem Tod aller Teilnehmer, bis es endlich Manny gelang, die erste erfolgreiche Expedition zu organisieren. Jetzt jedoch gelang es uns unlängst, dank seiner Methode auch die Venus zu erreichen. Wenn dem so ist, dann ist Manny wahrlich ein großer Mensch, sprach ich. Wenn es Ihnen beliebt, einen Menschen, der tatsächlich viele und gute Arbeit geleistet hat, so zu nennen. Nicht dies wollte ich sagen. Viele und gute Arbeit vermögen auch vollkommen gewöhnliche Leute zu leisten. Genaue, pflichttreue Menschen. Manny jedoch ist offensichtlich etwas ganz anderes. Er ist ein Genie, ein schöpferischer Mensch, der Neues gibt und die Menschheit vorwärts bringt. Was Sie da sagen, ist unklar und unrichtig. Jeder Arbeiter ist ein schöpferischer Mensch. Aber in jedem Arbeiter schaffen die ganze Menschheit und die Natur. Besaß denn Manny nicht alle Versuche vorhergegangener Geschlechter und auch die seiner Zeitgenossen? Benützte er nicht bei jedem Schritt seiner Arbeit diese Versuche? Gab ihm die Natur nicht alle Elemente, alle von ihr hervorgebrachten Kombinationen? Hat nicht gerade der Kampf des Menschen gegen die Natur den lebendigen Anstoß zu neuen Kombinationen gegeben? Der Mensch ist persönlich, aber sein Werk ist unpersönlich. Der Mensch stirbt früher oder später. Das Werk jedoch bleibt im unermesslich sich entwickelnden Leben bestehen. Hierin gleichen sich alle Arbeiter. Der Unterschied besteht nur darin, was von ihrem Schaffen sie überlebt, was im Leben weiter besteht. Ja, aber zum Beispiel, der Name eines Menschen wie Manny stirbt nicht zusammen mit ihm, sondern lebt weiter in der Erinnerung der Menschheit, während unzählige andere Namen völlig verschwinden. Der Name eines jeden wird so lange vor dem Vergessen bewahrt, wie jene leben, die zusammen mit ihm lebten und ihn kannten. Die Menschheit bedarf keineswegs der toten Symbole der Persönlichkeit, wenn diese nicht mehr ist. Unsere Wissenschaft und unsere Kunst bewahrt auf unpersönliche Art das, was von der allgemeinen Arbeit geschaffen wurde. Der Ballast vergangener Namen ist nutzlos für das Gedächtnis der Menschheit. Sie haben recht, aber das Gefühl unserer Welt lehnt sich gegen diese Logik auf. Für uns sind die Namen der Meister des Gedankens und der Werke lebendige Symbole, ohne die weder unsere Wissenschaft noch unsere Kunst noch unser ganzes gesellschaftliches Leben zu bestehen vermöchten. Im Kampf der Gewalt gegen die Ideen bedeutet der auf den Fahnen stehende Name häufig mehr als die gegebene Losung. Und der Name des Genies ist wahrlich kein Ballast für unser Gedächtnis. Dies kommt daher, weil für euch das einzige Werk der Menschheit noch nicht das einzige Werk ist. In dem durch den Kampf der Menschen hervorgebrachten Illusionen wird das Werk scheinbar zerstückelt, erscheint euch als Werk einzelner Menschen und nicht der Menschheit. Auch mir fiel es schwer, mich an eure Auffassung zu gewöhnen, als ich nach ihnen suchte. Nun, möge dies gut oder schlecht sein, bei ihnen gibt es also keine Unsterblichen. Aber die Sterblichen hier sind wohl alle auserlesen von jenen, die viele und gute Arbeit leisten, nicht wahr? Im allgemeinen ja, Manny wählte die Genossen aus vielen Tausenden heraus, die den Wunsch hegten, mit ihm zu gehen. Der gröbste und kräftigste von allen dürfte wohl Sterni sein. Ja, wenn Sie hartnäckig darauf bestehen wollen, die Leute zu messen und zu vergleichen, Sterni ist ein hervorragender Gelehrter, wenngleich von ganz anderer Art als Manny. Er ist Mathematiker. Er war es auch, der eine ganze Anzahl jener Berechnungsfehler entdeckte, denen zufolge alle vorherigen Expeditionen nach der Erde missglückten. Er bewies, dass selbst wenige dieser Fehler genügten, um den Untergang der Menschen und des Werkes herbeizuführen. Er fand neue Berechnungsmethoden, und von dieser Zeit an sind die Berechnungen fehlerlos. So stellte ich ihn mir nach Mannys Worten und meinem ersten Eindruck vor. Trotzdem, es ist mir selbst unbegreiflich, erweckt sein Anblick in mir ein unbehagliches Gefühl, eine unbegründete Unruhe, eine Art sinnlose Antipathie. Können Sie mir, Doktor, dafür eine Erklärung geben? Sehen Sie, Sterni hat einen starken, aber kalten, vor allem analysierenden Verstand. Er zergliedert alles auf unerbittliche, folgerichtige Art. Seine Schlüsse jedoch sind oft einseitig, bisweilen außerordentlich streng, denn die Analyse der einzelnen Teile ergibt nicht das Ganze, sondern weniger als das Ganze. Sie wissen, dass überall, wo Leben besteht, das Ganze größer ist als seine einzelnen Teile, und so ist denn auch der lebendige, menschliche Körper größer als dessen einzelne Glieder. Die Folge dieser Charaktereigenschaften ist, dass Sterni sich weit weniger als andere in die Stimmung und die Gedanken anderer Leute zu versetzen vermag. Er wird ihnen stets gerne bei jeden Dingen behilflich sein, die sie ihm selbst klar machen. Niemals aber wird er erraten, was sie brauchen. Dies hängt natürlich auch damit zusammen, dass seine Aufmerksamkeit fast immer völlig von der Arbeit in Anspruch genommen wird, sein Kopf stets von irgendeiner schweren Aufgabe erfüllt ist. Darin unterscheidet er sich von Manny in hohem Maße. Dieser sieht immer alles ringsum, und mehr als einmal erklärte er mir, wonach ich selbst verlangte, was mich beunruhigte, was mein Verstand oder mein Gefühl suchte. Wenn die Dinge so stehen, so muss Sterni uns widerspruchsvollen, fehlerhaften Erdenmenschen gegenüber doch Feindseligkeit empfinden. Feindseligkeit? Nein, dieses Gefühl ist ihm fremd, aber ich glaube, starken Skeptizismus. Er verbrachte ein halbes Jahr in Frankreich und telegrafierte an Manny, hier hat es keinen Sinn zu suchen. Vielleicht hatte er zum Teil recht, denn auch Letta, der mit ihm war, fand keinen entsprechenden Menschen. Aber seine Charakteristik der Leute jenes Landes war bei weitem strenger als jene Lettas und selbstverständlich auch viel einseitiger, wenngleich sie nichts tatsächlich Unwahres enthielt. Wer ist dieser Letta, von dem Sie sprechen? Ich entsinne mich seiner nicht. Ein Chemiker, Mannys Gehilfe. Er gehört nicht zu den Jüngsten, ist auf unserem Eteronef der Älteste. Mit ihm werden Sie sich leicht verständigen können, und dies wird für Sie sehr nützlich sein. Er besitzt einen weichen Charakter und viel Verständnis für eine fremde Seele, obgleich er nicht, wie Manny, Psychologe ist. Suchen Sie ihn im Laboratorium auf. Er wird sich darüber freuen und Ihnen allerlei Interessantes zeigen. In diesem Augenblick fiel mir ein, dass wir uns von der Erde schon weit entfernt hatten, und es verlangte mich, sie zu betrachten. Wir begaben uns zusammen in einen der mit großen Fenstern versehenen Seitensäle. »Werden wir uns nicht dem Mond nähern?« erkundigte ich mich im Gehen. »Nein, der Mond bleibt weit abseits liegen. Und dies ist recht schade. Auch ich sehe den Mond gerne aus der Nähe. Von der Erde aus erschien er mir so seltsam. Groß, kalt, langsam, rätselhaft ruhig, gleicht er nicht im geringsten unseren zwei kleinen Monden, die so eilig am Himmel dahinrennen und ihre Gesichtchen so rasch verändern wie lebhafte, launische Kinder.« Auch eure Sonne ist bei weitem leuchtender. Darin seid ihr glücklicher als wir. Eure Welt ist doppelt so hell als unsere. Deshalb bedürft ihr auch nicht derartiger Augen wie wir. Braucht nicht die großen Pupillen, um das schwache Licht unserer Tage und unserer Nächte aufzufangen. Wir setzten uns ans Fenster. In der Ferne glänzte die Erde wie eine ungeheure Sichel, auf der bloß die Umrisse Westamerikas und des nordöstlichen Asiens als dunkle Flecke erkennbar waren. Auch ein Teil des stillen Ozeans war sichtbar und ein heller Fleck, das nördliche Eismeer. Der Atlantische Ozean und die alte Welt versanken in Nacht, konnten am verschwommenen Rand der Sichel bloß erraten werden, denn der unsichtbare Teil der Erde verbarg die Sterne im ungeheuren Raum. Unsere schiefe Bahn sowie die Drehung der Erde um ihre Achse verursachten dieses veränderte Bild. Ich blickte hinab und mir wurde schwer ums Herz, weil ich nicht mehr meine Heimat sah, wo so viel Leben, Kampf und Leiden herrschen, wo ich noch gestern in den Reihen der Genossen stand und wo heute ein anderer meine Stelle einnimmt. Zweifel schlichen sich in meine Seele. »Dort unten fließt Blut«, sprach ich. »Hier jedoch ist aus dem gestrigen Arbeiter ein beschaulicher Betrachter geworden.« »Das Blut fließt um einer besseren Zukunft willen«, entgegnete Nettie, »und dieser Kampf fordert das Kennen einer besseren Zukunft. Um diese Kenntnisse zu erwerben, sind Sie hier.« Von unwillkürlicher Bewegung erfasst, griff ich nach seiner kleinen, fast kindlichen Hand. Ende von Abschnitt 8.